machen zu, die Kinder gehen ins Bett. Die Dämmerung, die langsam meine Lebensgeister weckt. Wir haben den Tag jetzt rumgebracht und es beginnt die Nacht. Die Straßen werden frei, die meisten sind zu Haus. Katzenaugen funkeln und so geht's mir auch. Wenn der Mond sich abends zeigt, erst dann ist meine Zeit. Schlaflos hab ich die Welt für mich. Schlaflos nervt mich das alles nicht. Die ganze Zeit muss ich mit allem teilen. Schlaflos gehört sie mir allein. Nur das Neonlicht fällt auf den Asphalt. Musik, die von den Clubs herüberhallt. Die Ruhe, die ich fühl, so ganz allein mit mir. Keiner stellt eine Frage, keiner, der was will. Die Gedanken brechen aus, kennst du das nicht auch? Und so dahin, die Stunden fliegen fort, von Dämmerung bis morgens, egal an welchem Ort. Wenn der Lärm des Tages schweigt, dann ist meine Zeit. Schlaflos hab ich die Welt für mich. Schlaflos nervt mich das alles nicht. Die ganze Zeit muss ich mit allem teilen. Schlaflos gehört sie mir allein. Nur das Neonlicht fällt auf den Asphalt. Musik, die von den Clubs herüberhallt. Schlaflos. Freiheit klopft jeden Abend leise und ich bin bereit für meine kleine Reise. Schlaflos hab ich die Welt für mich. Schlaflos nervt mich das alles nicht. Die ganze Zeit muss ich mit allem teilen. Schlaflos gehört sie mir allein. Nur das Neonlicht fällt auf den Asphalt. Musik, die von den Clubs herüberhallt.